Erster, ich schaue hoch zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Zweiter, meine Hilfe kommt von Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht. Dritter, er lässt dich nicht fallen. Dein Beschützer schläft nie. Vierter, der Beschützer von Israel schläft nicht. Er ist immer wach. Fünfter, Gott passt auf dich auf. Er ist wie ein Schatten. Sechster, die Sonne schadet dir nicht. Auch der Mond schadet dir nicht. Siebter, Gott schützt dich vor allem Bösen. Er bewahrt dein Leben. Achter, Gott schützt dich beim Gehen und Kommen. Er hilft für immer.